Abschnitt 47 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Räte-Marseillaise, März 1919. Wie lange, Völker, wollt ihr säumen? Der Tag steigt auf, es sinkt die Nacht. Wollt ewig ihr von Freiheit träumen, da schon die Freiheit selbst erwacht? Vernehmt die Rufe aus dem Osten, vereinigt euch zu Kampf und Tat, die Stunde der Befreiung naht, lasst nicht den Stahl des Willens rosten. Auf, Völker, in den Kampf, zeigt euch der Brüder wert, die Freiheit ist das Feldgeschrei, die Räte sind das Schwert. Der Reiche bangt um seine Renten. Er kauft der Wähler große Zahl und das Geschwätz in Parlamenten beschützt sein heiliges Kapital. Verlorne Mühe auszujäten, was fruchtbar aus dem Boden schießt. Schweig, Reicher, still, das Volk beschließt, das freie Volk in seinen Räten. Auf, Völker, in den Kampf, zeigt euch der Brüder wert, die Freiheit ist das Feldgeschrei, die Räte sind das Schwert. Auf, Arbeitsmann, Soldat und Bauer, schafft Räte aus den eigenen Reihen und stoßt damit die morsche Mauer jahrhundertalter Knechtschaft ein. Längst steht der Russe auf dem Walle, ihm folgt der tapfere Magyar. Wie lange säumst du, Proletar? Wie lange säumt ihr, Völker, alle? Auf, Völker, in den Kampf, zeigt euch der Brüder wert, die Freiheit ist das Feldgeschrei, die Räte sind das Schwert. Es gilt, den letzten Hieb zu führen, zu brechen gilt den Herrscherwahn. Lasst uns die Glut des Kampfes schüren, dem Sozialismus freie Bahn. Was einst die Lehrer uns verkündet, in Trümmer sinkt die alte Welt. Auf ihrer Räte recht gestellt, so stehen die Völker frei verbündet. Auf, Völker, in den Kampf, zeigt euch der Brüder wert, die Freiheit ist das Feldgeschrei, die Räte sind das Schwert. Ende von Abschnitt 47.